Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Frau Schahin. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit unterbrechen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar, gerne. Ja, okay. Zunächst benötige ich Ihre persönlichen Daten. Wie heißen Sie? Mein Name ist Frau Krüger, Sabine Krüger. Sabine Krüger. Können Genau. Sie Ihre Nachname und Nachname kurz buchstabieren? Mein Vorname ist Sabine. Mein Mhm. Nachname ist Krüger. Okay, ganz klar. Wie alt sind Sie und wie ist Ihr Geburtsdatum, Frau Krüger? Mein Name, also ich bin geboren 1986 am 2. November. Okay, Sie Ich sind bin dann also 40, 39 Jahre alt. 39 Jahre. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,65 Meter groß und ich wiege aktuell 70 Kilogramm. Okay. Frau Krüger, was führt Sie heute zu uns? Also ich komme heute zu Ihnen, weil ich seit ungefähr 3 Wochen habe ich Herzklopfen. Das stört mich sehr. Ich schwitze sehr viel und habe auch 5 Kilo Gewicht verloren. Sie haben unwillkürlich, Ungewollt, ja. ungewollt. Und wie ist es mit Ihrem Appetit? Mein Appetit ist gut. Okay. Sind solche Beschwerden am ersten Mal also betroffen? Hatten Sie vorher auch solche Beschwerden Nee, gehabt? ich habe das zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Sie haben schon gesagt, dass Sie schwitzen. Schwitzen Sie tagsüber oder auch in der Nacht? Beides, beides. Auch nach Schweiß. Haben Sie Fieber gemerkt? Haben Sie Ihre Fieber Fieber habe ich nicht, gemessen? nein. Hm. Okay. Wie ist es? Haben Sie Luftnot bemerkt? Ich habe Leiden Sie keine unter Luft, nein. Luftnote? Nein. Haben Sie Husten? Nein. Okay. Sie haben Frau Krüger, ich weiß jetzt nicht, haben Sie in letzter Zeit auch Zittern bemerkt? Ja, ich habe so ein leichtes Zittern in den Händen, ja. Seit wann? Ja, so 1 Woche ungefähr. Sie haben gesagt, dass Sie sehr viel schwitzen. Fühlen Sie sich durstig? Wie sieht Ihre Haut aus? Vielleicht struppiger als sonst? Nee, eher feucht. Feucht. Eher feucht und warm ist meine Haut. Ich habe nicht mehr Durst, ich trinke normal. Ist Ihnen in der letzten Zeit also schwindelig geworden? Nö, nicht wirklich, nein. Nee. Okay, wie ist es mit Ihrem Stuhl und Wasserlassen? Wasserlassen ist normal, Stuhl ist häufiger geworden. Kann man sagen, dass Sie an Durchfall leiden? Nee, kann man nicht sagen. Also ich bin normalerweise immer einmal am Tag auf Toilette, aber mittlerweile gehe ich dreimal am Tag auf Toilette. Und wie sieht Ihr Stuhl aus und wie ist die Konsistenz? Normal, der ist normal. Also Sie haben kein Blut bemerkt. Haben Sie Blut bemerkt in Ihrem Nein, Stuhl? habe ich nicht, nein. Okay. Sie haben keinen Stuhl. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Nein, ich habe keine chronischen Erkrankungen. Nehmen Sie regelmäßige Medikamente? Ich nehme sehr selten Medikamente ein. Sehr selten. Okay. Ist Ihnen in der letzten Zeit Kopfschmerzen aufgetreten? Nein, nicht wirklich. Haben Sie Schwierigkeiten beim Essen? Besonders feste Nahrungsmittel. Nein. Ja. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, meine Mandeln wurden als Kind entfernt. Sonst? Nein, sonst habe ich keine Operation. Verstanden. Frau Krüger, bekommen Sie Ihre Regelblutungen regelmäßig? Ja. Wann haben Sie am letzten Mal Ihre Regelblutung gehabt? Das ist schon etwas länger her jetzt. Also, wenn Sie mich so fragen, ist das schon ein bisschen, ich bin im Verzug. Also, es müsste ich schon in der Periode sein, aber habe ich noch nicht bekommen jetzt. Also Sie sind noch nicht beim Ihren Nein, Frauenarzt normalerweise gewesen. habe ich die regelmäßig, aber ich habe jetzt, wo Sie gefragt haben, bemerkt, dass ich jetzt im Verzug bin. Wie bitte? Was liegt Also da? normalerweise hätte ich jetzt schon meine Periode haben müssen, habe ich aber nicht. Könnte es sein, dass Sie schwanger sind? Nein, kann ich ausschließen. Okay. Und Sie wissen nicht am letzten Mal, wann Sie am letzten Mal Ihre Doch, Regelblutung hatten. das war vor ungefähr 5 Wochen war das. Ist bei Ihnen Allergien bekannt? Ich habe eine Hausstauballergie, ansonsten habe ich keine Allergien. Wie reagieren Sie darauf? Mit Gaumenjucken, Niesen. Ist bei Ihnen auch irgendwelche Unverträglichkeiten bekannt? Nein, ich kenne keine. Frau Krüger, rauchen Sie? Ich rauche ja. Wie viel Zigarette rauchen Sie pro Tag oder pro Woche? Ich rauche ungefähr 10 Zigaretten pro Tag. Seit wie vielen Jahren? 5 Jahren. Okay. Trinken Sie auch Alkohol? Gar nicht. Ich trinke gar keinen Alkohol. Okay. Ich habe noch eine Frage, aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich an. Ich muss es fragen. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Aktuell nicht, nein. Aktuell nicht, aber vorher? In meiner Jugend habe ich mal probiert. Ah, Sie haben schon probiert. Frau Krüger, sind Sie vollständig geimpft? Ich denke schon. Sind Sie in letzter Zeit gereist, verreist? Ich war in Australien im Oktober. Also ist schon 5 Monaten her. Ja. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Also mein Vater und meine Mutter haben beide Bluthochdruck. Und meine Schwester, sie hat ein Herzproblem. Sie hat Rhythmusstörungen. Sie hat Rhythmusstörungen. Okay. Aber bei Ihnen ist eine Herz-Kreislauf-Krankheit nicht bekannt. Nein. Ja, Gott sei Dank. Sind Sie verheiratet, Frau Krüger? Nein, ich lebe alleine. Sie sind ledig, Sie leben alleine. Ich nehme an, dass Sie auch keine Kinder haben. Ich Das habe ist richtig. keine Kinder, nein. Was sind Sie als beruflich tätig? Ich bin Lehrerin. Lehrerin. Haben Sie viel Stress in der Arbeit? Ich habe viel Stress, aber ich mache die Arbeit gerne. Okay. Sind Sie in letzter Zeit mehr nervös als sonst? Ja, so ein bisschen ja, so eine innere Unruhe habe ich. Ich bin auch schnell gereizt. Sie sind auch stark gereizt. Okay. Möchten Sie etwas noch hinzufügen? Ich schlafe auch sehr schlecht. Sie schlafen auch sehr schlecht. Leiden Sie unter Einschlaf- oder Durchschlafstörungen? Ja, beides eigentlich. Beides Beides, eigentlich. beides. Und warum wachen Sie auf? Also Das weiß ich nicht. wegen der Unruhe müssen Sie auf Toilette Ja, gehen. nee, auf Toilette muss ich nicht, aber vielleicht wegen der Unruhe. Vielleicht wegen dem Herzschlag, ich weiß es nicht. Haben Sie schon etwas für den Herzschlag eingenommen? Nein, ich kenne mich Waren damit Sie? nicht aus. Sie haben nichts eingenommen. Waren Sie schon bei Ihrem Hausarzt wegen dieser Beschwerde? Nein, war ich auch nicht. Und wie heißt Ihre Hausarzt bzw. Hausärztin? Das ist die Frau Dr. Schmidt. Mit DT. Richtig. Okay. Haben Sie in letzter Zeit Haarausfall bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt. Also, Frau Krüger, das sind die Fragen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Also, bis jetzt, die Angaben, die Sie mir angegeben haben, also deuten auf eine Schilddrüsenüberfunktion. Okay. Dafür müssen wir erst Sie körperlich untersuchen und auch Blut abnehmen und auch bildgebende Verfahren durchführen. Ist was Schlimmes? Also ich hoffe nicht, aber natürlich können wir jetzt nicht ganz genau sagen. Erst müssen wir unsere Untersuchungen durchführen, damit wir sicher sein. Dann besprechen wir mit Ihnen auch die Therapie. Also es kann auch was Schlimmes sein, ja? Also man kann jetzt in diesem Stufe nicht sicher sein, aber wir Aber hoffen, die es ist. Wahrscheinlichkeit besteht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist niedrig. Okay. Man kann nicht, ich kann nicht etwas Sicheres sagen, bis wir die Malignitäten ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist niedrig. Machen Sie sich Die keine was Sorgen. ausschließen? Tumor, Krebs, etwas Bösartiges auszuschließen. Aber Sie vermuten schon ein Tumor? Nein, ich vermute jetzt nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, wie ich gesagt habe. Okay. Aber natürlich müssen wir Untersuchungen durchführen, um sicher zu sein. Verstanden, okay. Okay. Okay. Gibt es sonst Fragen? Darf ich eine Frage stellen? Ja. Haben Sie bemerkt, ob Ihre Augen hervorgestellt sind? Die sind nicht hervorgestellt, nein. Dankeschön. Sie sind Lehrerin. Leidet Richtig. sie unter Konzentrationsstörungen? Nein, aber eher so ein bisschen Nervosität und Gereiztheit. Danke. Haben Sie Hautfarbveränderungen bemerkt? Ich habe keine Hauswahl. Hautfarbveränderungen. Hautveränderung, ach so, Entschuldigung. Ja. Nein, habe ich nicht vermerkt. Entschuldigung, Sie haben gesagt, Sie müssen auf die Toilette dreimal täglich seit Ungefähr, ungefähr. ungefähr seit einer Woche. Ja. Wie ist die Menge? Ja, weniger als Wie sonst, weniger als sonst. weniger als sonst? Was heißt das? Weniger als sonst? Zum Beispiel, normal ist täglich total weniger als sonst. Verstehe ich richtig? Also es ist mehr, aber wenig. Es ist öfters. Die Frequenz ist öfters, aber weniger an Volumen, Menge. Okay, danke. Ich habe eine Frage. Ist jugendlichen Drogenkonsum prüfungsbedingte anamnestisch wichtig oder? Nein. Nein. Okay, danke. Okay, dann fangen wir an, Arzt-Arzt-Gespräch. Frau Schein, hallo. Hallo, ja. Schönen guten Tag, Herr Dr. Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde sie Ihnen gerne vorstellen, falls ich Zeit Ja, habe. gerne, bitteschön. Unsere Patientin heißt Sabine Krüger. Unsere Patientin ist ein 39-jähriger Patientin. Sie heißt Sabine Krüger. Sie ist 1,65 Meter und 77 Kilogramm schwer. Frau Krüger klagt, dass sie seit 3 Wochen Herzklopfen habe mit begleitende Schwitzen. Sie habe auch Nachschweiße. Und sie berichtet auch, dass sie in den letzten 3 Wochen unabsichtlich 5 Kilogramm abgenommen habe, obwohl ihr Appetit gut sei. Sie habe keine Fieber bemerkt, obwohl aber sie schwitzt. Sie habe Nachschweiß, wie ich gesagt habe. Die Fragen nach Luftnot, Husten wurde verneint. Sie berichtet, dass ihre Hände leicht zittern und ihre Haut ganz normal feucht und warm ist. Die Fragen nach Stuhl. Sie habe berichtet, dass sie in den letzten Wochen häufiger als gewöhnliches auf die Toilette gehe. Normalerweise gehe sie zur Toilette einmal pro Tag, aber in den letzten Wochen habe sie berichtet, dass sie dreimal auf Toilette gehe. Der Stuhl, Farbe und Konsistenz sei normal, aber die Menge sei niedrig als sonst. Sie habe keine Wasserlassenprobleme. Begleiten. Obwohl dieser vermehrte Stuhlgang, habe sie berichtet, dass sie nicht durstig ist und normal also trinke. Sie hat auch berichtet, dass sie viel Stress hat, dass sie stressig ist, Nervosität und Unruhe fühlt und sie leidet auch unter Insomnie. Die Fragen nach Vorerkrankungen wurde verneint. Sie sei in ihrer Kindheit, bei ihr sei in ihrer Kindheit Tonsillektomie durchgeführt. Sie nehme auch keine regelmäßige Medikamente ein. Nimmt sie die Pille ein? Wie bitte? Nimmt sie die Pille ein? Die Pille? Die Pille, danach habe ich nicht gefragt. Fragen Nein. Sie nochmal nach, ne? Bei Frauen sollte man immer nachfragen auch. Ja, Sie haben recht, das habe ich bemerkt. Das, okay. Und die Frage nach Schwangerschaft wurde verneint. Sie hatte ihre letzte Regelblutung vor 4, 5 Wochen. Sie sei allergisch gegen Hausstaub und sie reagiert darauf mit Heuschnupfen. Sie habe keine Unverträglichkeiten. Sie rauche 10 Zigaretten pro Tag seit 5 Jahren. Sie trinke keinen Alkohol und sie habe nur ein paar Mal Drogen probiert in ihrem Jugendalter. Sie sei vollständig geimpft und sie sei vor 5 Monaten nach Australien verreist. Und außerdem erwähnte die Patientin, dass ihre Vater und Mutter an arterieller Hypertonie leiden und dass ihre Schwester an Herzrhythmusstörung leide. Und sie sei ledig, habe keine Kinder und sie lebt allein. Sie ist als Lehrerin. Sie ist als Lehrerin tätig. Und was haben Sie für eine Verdachtsdiagnose? Also die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Hyperthyreose. Und als Differentialdiagnose kommen also stressbedingte Nervosität. Ja. Er hat schon gesagt, dass sie in der Arbeit Stress habe, obwohl Ja. sie gerne ihren Beruf mache. Und es kann auch eine Herzrhythmusstörung sein. Richtig. Vielleicht habe sie auch arterielle Hypertonie, die noch nicht festgestellt ist. Richtig, genau. Und Was ja. machen Sie denn zur Bestätigung Ihrer Verdachtsdiagnose? Also erst würde ich den Patient natürlich wie immer körperlich untersuchen. Ich würde erst die Vitalparameter messen. Dann würde ich auch die Thyroid untersuchen. Wie machen Sie das? Also ich werde von hinten von hinten der Patienten die Thyroide abtasten. Die Schilddrüse. Ja, die Schilddrüsen abtasten. Genau, die Schilddrüse abtasten, sehr gut. Ja, und Sehr dann gut. ja, nehmen wir natürlich auch Blut ab. Wir würden die Thyroidhormone Welche messen. nehmen Sie ab? Wie bitte? Welche Werte nehmen Sie ab? Insbesondere Also die schriftlichen Werte. TCH und freies T3 und T4. Was noch? Auch die Antikörper. Wie heißen die? Anti-TPO war Und? das. Und? Und Trap. Nicht Trab, Prag. Track. Mit K. Mit K, Track. Und dann muss man unbedingt eine Sonographie machen. Von was? Wie bitte? Von was eine Sonografie? Von Schilddrüsen. Ah, okay. Von Vom Schilddrüsen. Bauch kommen. Ja. Und wir können auch eine Gehirn-MRT durchführen. Eine was? CT. Boah, muss man nicht unbedingt machen. Ja, Warum? muss man Warum? nicht unbedingt machen. Ja, Warum? um eine Hirnanhangdrüse Vergrößerung zu Das aufzuschlüsseln. machen Sie aber vom Labor abhängig. Wenn das Labor auffällig ist, Ja. ja, wenn das also eine höhere Stufe ist, das heißt, dann muss man überlegen, ob man ein MRT vom Kopf macht, nicht CT, MRT vom Kopf. Das machen Sie aber erst dann, wenn Sie die Blutwerte haben. Ja, genau. Ganz genau. Was erwarten Sie denn in den Blutwerten? Blutdruckwert. Nein, Blutwerte von den Schilddrüsenparametern. Was erwarten Sie? Wie werden die Werte sein? Wie wird das Also TSH sein? die freie T3 und T4 soll also erhöht und die TCH soll erniedrigt sein. Genau, so was erwarten wir, ne? Ja, Dass das das so ist. erwarten wir. Genau. Dann wissen wir auch, warum eventuell, wenn wir die Antikörper auch haben, ne? Wenn wir Ja. aber zum Beispiel Werte haben wie TSH ist erhöht und FT3, FT4 ist auch erhöht, dann kann man überlegen, ob man vielleicht einen Tumor hat in der Hirnanhangsdrüse, Hypophyse zum Beispiel, ne? Dann kann man ein MRT machen. Wenn die Ja. Blutwerte nicht miteinander passen, dann muss man eine Stufe höher überlegen. Genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Gut, okay. Sie denken also, sie hat eine Hyperthyreose und Ja. ist eine Hyperthyreose gefährlich? Also wir müssen dafür Biopsie machen. Nein, ich meine nicht, ob sie einen Tumor hat, sondern ist eine Hyperthyreose gefährlich? Also das ist nicht eine gefährliche Krankheit. Man kann es mit Medikamente im Griff haben. Richtig, aber es ist gefährlich. Eine thyreotoxische Krise ist gefährlich. Okay, wenn es Es Lebens unkontrolliert, ja, wenn es ist es lebensgefährlich außer sogar, Kontrolle wenn sie ein Herz. Ein Herzrasen hat zum Beispiel eine Herzfrequenz ganz hoch, ne? Kann schon gefährlich sein. Und Ja, deswegen. das kann gefährlich sein, aber ich habe, also das ist doch heilbar, also nicht Richtig. heilbar, aber wir können diese Krankheit im Griff haben. Genau, vollkommen richtig. Deswegen, ja, deswegen habe ich Aber gedacht, sie ist eine potenziell gefährliche Erkrankung. ja, natürlich. Richtig? Ja, Genau, okay. wenn wir es nicht im Griff haben, ja. Ganz genau, ganz genau. Und was machen wir, damit wir sie im Griff haben? Also wir würden es gibt Medikamente, die Schilddrüsenhormone Sehr gut. vermindern. Was gibt man da? Propiltiouracil und ja, es gibt auch Metimazol, die ich wisse. Was gibt man? Propiltiouracil. Ja, richtig. Sehr gut. Okay. Und man kann auch Beta-Blocker verschreiben für die Herzrasen. Das stimmt auch, ganz genau. Thiamazol, Carbimazol wird man hier meistens geben in Deutschland. In der Regel. Tiamazol, Tiamazol, Tiamazol, Carbimazol. Carbimazol. Okay. Das gibt man hier in der Regel in Deutschland. Ne? Gut. Kann man auch Cortison geben, wenn man eine thyrotoxische Krise hat. Ne, das ist wichtig auch zu wissen neben dem Beta-Blocker. Okay. Aber Jetzt müssten Sie natürlich. jetzt Ja, brauchen wir nicht ein nö, Cortisol. sie hat ja keine thyrotoxische Krise. Sie hat wahrscheinlich nur eine Hyperthyreose. Ne? Herzfrequenz, wenn sie bei 110, 120 ist, das kann man noch gut behandeln. Aber Herzfrequenzen über 160, 170, die neigen dann zur Dekompensation des Herzens. Ne? Deswegen sollte man das im Griff haben. Ja. Was ist die meiste Ursache für eine Hyperthyreose bei Frauen? Autoimmunische Krankheiten. Welche zum Beispiel? Also es gibt Graves' Ja. Hyperthyroidie. Also ich kann mich nur daran erinnern. Genau, man sagt hier auch Morbus Basedow. Ja, Morbus Morbus Basedow. Basedow sagt Der man hier auch, andere Name genau. ist Genau. Morbus Da Basedow. in international Graves' Disease, Graves' Disease sagt man im englischsprachigen Raum, in Deutschland sagt man Morbus Basedow. Das wusste ich nicht. Kein Problem. Sehr gut. Ja, Ultraschall haben Sie gesagt. Und dann muss man gucken, ob sie einen auch eventuell einen Knoten hat, das auch eine Autoimmun Hormonproduktion machen könnte. Das werden wir dann im Ultraschall sehen, aber die Diagnose ist eine Hyperthyreose. Ja. Wahrscheinlich sehr gut gemacht. Sehr gut. Ihr Deutsch ist Vielen sehr Dank. gut. Ja, meine Aussprache ist gut, Ja, ich bin Ihr weil Deutsch ich auch Deutsch sehr in gut. meiner Kindheit gelernt habe. Ah, okay. Ja. Man merkt das und sehr gut. Ja, vielen Schlecht. Dank. Aber ich muss noch viel üben. Ja, weil also ich finde das sehr gut. Also, Sie haben das richtig gut gemacht. Vielen Dank. Gibt es sonst Fragen noch? Das war ein einfacher Fall, ne? Murat Hocam, soru değil de bir ricam olabilir mi acaba? Buyurun. Bu Oberarzt'a hani sadece relevantı yani önemli şeyleri sunmamız isteniyor. Bu vakayı hani çok da bir şey yok şikayetlerinde yani çok dediğim 5 parametre falan. Hani bir Oberarzt'a sunar gibi bize bir örnek sunabilir misiniz? Hani hasta bize şununla geldi. İşte şu öyküsü var, bu tanıyı düşünüyorum, Vitra diagnostikte şunları, terapide şunları düşünüyorum gibi. Ya, tabii şimdi Zehra hocamız biraz daha işte alerjiden falan bahsetti. Bence bunlara detayıyla girmeye gerek yok şahsen. Mesela alerjisi yok denilebilir. Yani ne denilebilir? İş berichte über eine 39-jährige Patientin Frau Krüger, die stellte sich heute in der Ambulanz vor mit Herzrasen, Unruhegefühl, Schlafstörungen, ungewollter Gewichtsabnahme von 5 Kilogramm innerhalb der letzten 3 Wochen. Sie hat zudem eine gesteigerte Stuhlfrequenz. Sie hat keine relevanten Vorerkrankungen. Auch in der Familienanamnese gibt es keine relevanten Vorerkrankungen. Sie berichtet, dass sie ein Herzrasen verspüre. Sie hat keine relevanten Vorerkrankungen, keine relevante Vormedikation. Als Beruf ist sie Grundschullehrerin. Auslandsaufenthalte wurde in den letzten 3 Monaten verneint. Keine relevanten Allergien, bis auf eine Hausstauballergie. Meine Verdachtsdiagnose ist eine Hyperthyreose. Ich werde diesbezüglich eine körperliche Untersuchung durchführen. Ich werde Blut abnehmen, die Schilddrüsenparameter sowie die Schilddrüsenantikörper. Ebenso werde ich einen Ultraschall der Schilddrüse durchführen. Teşekkürler. Ähm, Çok teşekkür Differ ederim. Çok iyi oldu. Differentialdiagnose sunmadım. Differentialdiagnose, bu söyleyebilirsiniz. Differentialdiagnose, ich kommt noch eine psychische Nervosität hinzu, diyebilirsiniz yani mesela. Terapi olarak ne yaparsınız hocam? Hani Als ambulant mı, Therapie würde ich eine stationär mi? thyristatische Therapie mit Carbimazol einleiten und die Laborparameter im Verlauf überprüfen. Und Innere Medizinkonsil oder Endokrinoloyiges Konsil Ja, ich bin würden Sie? Internist, deswegen würde ich das nicht machen. Aber für uns vielleicht Kann man diese machen. Ein Fälle internistisches kann man, Konsil, wenn ein internistisches Konsil ist ganz gut. Ja. internistisches, okay, nicht endokrinologisches, Da okay. muss man nicht unbedingt machen, weil man kann hier in Deutschland die Schilddrüse eigentlich selber gut behandeln. Wenn man aber nicht weiß, warum das so ist, wenn sie zum Beispiel ein Problem in der Hypophyse hat, ein Hypophysenadenom zum Beispiel, dann sollte man die Endokrinologen mit einbeziehen. Oder Ja. wenn man Probleme hat, die Schilddrüse einzustellen, ne? Mit Medikamenten dann. Oder vielleicht aussehen bei der Sonne, denke ich, bösartig, Nein, auch gegeben. nicht. Muss man nicht Endokrinologie unbedingt machen. Man kann erstmal, man muss unterscheiden zwischen Endokrinologie und endokrine Chirurgie. Das ist unterschiedlich hier in Deutschland. Es gibt einmal Endokrinologen und einmal Endokrinochirurgen. Die machen die Operation der Schilddrüse zum Beispiel, die spezialisierten Kliniken, und Endokrinologen benutzt man in der Regel sehr wenig in Deutschland. Also man hat auch sehr wenig Kliniken, die Endokrinologie haben. Ganz wenig. Meistens in den größeren Kliniken. Bu hasta için gegebenenfalls scintigrafi demeli miyiz hocam? Diyebiliriz ama Onu biz yapmıyoruz ama. je nach Schilddrüsen Ultraschall diyebiliriz yani. Yani illaki yapmanıza gerek yok ama ultrasonda eğer önemli bir şey gördüğünüz zaman tabii ki sintigraf önemli ama sintigrafi biliyorsunuz hipotiroidozu da yapmıyoruz. Önce oityroid olacak, ondan sonra yapıyoruz sintigrafi. Bilmiyordum hocam.